vom Nachbarn die Tussi. Was mich an ihr interessiert, ist ihre Pussy. Ich hoffe, sie rasiert sich täglich ihre Fotze. Werde es ja sehen, wenn ich morgen dran schlotze. Ich schieb ihr den Schwanz zwischen die Titten. Im Radio läuft da nebenbei Atomic Kitten. Ich besorge sie der kleinen Schlampe und leg sie astrein auf die Sofakante. Wenn der Arsch nur wüsste, der Hurensohn, seine Hand hat von jedem und das ohne Lohn. Für das ganze Dorf macht sie die Matratze, sogar für den Hans, den Typ aus der Klasse. Schau mal da vom Nachbarn die Pussy. Was mich an ihr interessiert, ist ihre Pussy. Ich hoffe, sie rasiert sich täglich ihre Fotze. Werde es ja sehen, wenn ich morgen dran schlotze. Ich schieb ihr den Schwanz zwischen die Füße. Im Radio läuft da nebenbei Atomic Kitten. Ich besorge sie der kleinen Schlampe und leg sie astrein auf die Sofakante. Aische, Aische, ist alles klar. Ist alles klar.